Unglückliche Veränderung, ein Fluss, der neulich dem Kotzbrutus gliche, weil er von toten Leichen und kanzerstückten Körpern langsam schliche. Wird nun nicht dem Alpheus weichen, der das gesegnete Arkadien benetzte, des Rostes mürber Zahn frisst die verworfenen Waffen an, die jüngst des Himmels harter Schluss auf meiner Völker Nacken wetzte. Wer bringt mir aber dieses Glück? August, der Untertanen Lust, der Schutzgott seiner Lande, vor dessen Zepter ich mich bücke und dessen Huld für mich alleine fort, bringt dieses Werk zum Stande. Drum singt ein jeder, der mein Wasser trinkt.